Es spielte sich im Garten zwischen ihnen eine fürchterliche Szene ab. Marfa Petrowna hat Dunetschka sogar geschlagen. Sie wollte nichts hören, schrie aber selbst stundenlang und befahl schließlich, Dunja sofort mir in die Stadt zurückzuschaffen auf einem gewöhnlichen Bauernwagen, in den man alle ihre Sachen, Wäsche, Kleider, alles, wie man es vorfand, ohne es zusammenzulegen und ohne einzupacken, hineinwarf. Da begann es noch in Strömen zu regnen. Und mit Schande und Schmach bedeckt, musste Dunja 17 Werst weit im offenen Bauernwagen fahren. Nun überlege, was hätte ich dir vor 2 Monaten als Antwort auf deinen Brief schreiben sollen? Ich war verzweifelt. Die Wahrheit durfte ich dir nicht mitteilen, denn du wärst nur sehr unglücklich, zornig und empört gewesen. Ja, und was hättest du tun können? Vielleicht hättest du dich ins Verderben gestürzt, und außerdem hatte Dunetschka es mir verboten. Einen Brief aber über Lappalien und sonst irgendetwas zu schreiben, während in der Seele ein solcher Kummer quält, habe ich nicht gekonnt. 1 Monat lang gingen in der ganzen Stadt allerhand Klatschereien über diese Geschichte herum, und es kam schon so weit, dass wir uns aus Scheu vor verächtlichen Blicken und hämischem Getuschel nicht einmal in die Kirche zu gehen getrauten, denn selbst in unserer Gegenwart wurde laut darüber gesprochen. Alle Bekannten hatten sich von uns abgewandt, alle hatten aufgehört, uns zu grüßen, und ich erfuhr mit Bestimmtheit, dass einige Kommis und junge Schreiber die Absicht hatten, uns eine niederträchtige Beleidigung anzutun, indem sie unsere Haustür mit Teer beschmieren wollten, so dass unsere Wirtsleute schon verlangten, wir sollten die Wohnung räumen. Das alles war das Werk von Marfa Petrowna. Es war ihr gelungen, Dunja bei allen Bekannten zu beschuldigen und schlecht zu machen. Sie ist ja hier mit allen bekannt, und in diesem Monat kam sie fortwährend in die Stadt, und da sie etwas zu schwatzhaft ist und über ihre Familienangelegenheiten zu erzählen liebt, besonders aber bei allen und jedem über ihren Mann zu klagen, was doch sehr hässlich ist, so hatte sich die ganze Geschichte in kurzer Zeit nicht bloß in der Stadt, sondern auch im ganzen Umkreis verbreitet. Ich erkrankte. Dunetschka aber war stärker als ich, und wenn du nur gesehen hättest, wie sie alles ertrug, wie sie mich tröstete und mir Mut zusprach. Sie ist ein Engel. Aber dank der Barmherzigkeit Gottes nahmen unsere Qualen ein Ende. Herr Svidrigailov kam zur Besinnung, bereute das Geschehene und legte Marfa Petrowna wahrscheinlich aus Mitleid mit Dunja volle und klare Beweise der völligen Unschuld von Dunetschka vor, und zwar einen Brief, den Dunja noch vor jener Begegnung im Garten ihm zu schreiben und zu übersenden sich gezwungen gesehen hatte, um persönliche Erklärungen und das Verlangen geheimer Zusammenkünfte, auf denen er bestand, ein für allemal abzulehnen. Dieser Brief war nach der Abreise von Dunetschka in den Händen des Herrn Svidrigailow verblieben.